Nun wollen wir also die Quelle des Lebens öffnen und wollen zwei Gottesworte hören. Zuerst aus Matthäus 24 und dann aus Apostelgeschichte 1. Matthäus 24, ich lese ab Vers 32. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisst es, dass es nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Und dazu noch Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7. Die aber, die zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat. Soweit auszugsweise die Heilige Schrift. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns heute Abend mit dem Thema befassen, wie es die Kürze dieser Abendstunde erlaubt: Israel in der gegenwärtigen Heils- und Weltepoche. Israels Gegenwart, nachdem wir gestern einiges von Israels Vergangenheit hörten. Ich möchte mich heute Abend auf das Wesentliche beschränken, das ich aus dem prophetischen Wort erkenne für unsere Zeit und das mir auf unseren letzten 10 Reisen nach Israel wichtig geworden ist. Und zwar geht es bei unserem Thema nicht darum, was Israel an und für sich in der Gegenwart darstellt, was dort im Nahen Osten geschieht, sondern es geht darum, was Gott in Israel tut. Das ist das Entscheidende. Das Heilshandeln Gottes mit seinem Volke Israel heute, das soll unser Thema für diese Abendstunde sein. Es gibt eine alte hebräische Sage. Und in dieser hebräischen Sage macht sich ein frommer Mann Gedanken. Wie wird das gewesen sein, als Gott die Welten schuf? Wir lesen im Schöpfungsbericht, dass das Wasser die Erde überflutete, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte und Gott sprach: Es werde Licht, Luft, Land. Und die Schöpfung trat ins Dasein, die für uns sichtbare Schöpfung. Und nun gibt es im hebräischen Talmud eine Überlieferung, in der heißt es: Als Gott die Welten schuf, ließ er einen gewaltigen Felsbrocken in das Weltenmeer fallen. Dieser Felsbrocken war der Berg Moria, 747 Meter hoch in Jerusalem, der eigentliche Mittelpunkt Jerusalems. Dann fährt dieser fromme Mann im Talmud fort und sagt: Um den Berg Moria herum legte Gott die Berge von Jerusalem. Wie es im Psalm 125 heißt: Wie um Jerusalem her Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Der Ölberg im Osten, der Berg des bösen Rates im Süden, der Zionsberg im Südwesten, der Hügel Bethesda, Gareb und Golgatha im Norden, Berge um Jerusalem her. Und dann fährt diese alte Sage fort: Um die Berge Jerusalems bildete der Herr das Land Israel und um das Land Israel die 5 Kontinente. Die Länder der Heiden, der Goyim, der Völker. Und was hier diese hebräische Sage zum Ausdruck bringt, ist tatsächlich das geografische Handeln Gottes mit Israel, wie wir gestern Abend hörten: Israel, der Nabel, der Mittelpunkt, das Herz der Welt. Aus diesem Land und Volk kommt Jesus, der Weltheiland. Aber es ist auch das Heilshandeln Gottes in heilsgeschichtlicher Weise. Jerusalem ist Mittelpunkt Israels. Israel ist der Mittelpunkt der Welt. Mittelpunkt der Welt ist Israel. Mittelpunkt Israels ist Jerusalem. Mittelpunkt Jerusalems ist der Berg Moria. Mittelpunkt des Berges Moria ist das Heiligtum. Mittelpunkt des Heiligtums ist das Allerheiligste. Mittelpunkt des Allerheiligsten ist der Gnadenthron. wo der Priester siebenmal das Blut sprengt am großen Versöhnungstage, wo die Sünden des Volkes auf einen Tag weggenommen werden. Und nun kommt der wahre hohe Priester aus der himmlischen Herrlichkeit. Er wird das Opferlamm für unsere Sünden. Er ist hoher Priester und Opferlamm zugleich und stirbt für unsere Sünden am Fluchholz von Golgatha. Jerusalem, Israel ist wahrlich der Mittelpunkt der Welt. Und das, ihr Lieben, erleben wir heute, dass Jerusalem, der eigentliche Mittelpunkt der Welt, 2000 Jahre von den Völkern zertreten, wieder zum Mittelpunkt der Welt und Heilsgeschichte Gottes wird. Und das ist die bange Frage der Jünger damals, vor 2000 Jahren, 40 Tage nach der Auferstehung des Welterlösers, fährt der Heiland gen Himmel. Die Himmelfahrt ist die Thronbesteigung des Gottessohnes nach vollbrachtem Erlösungswerk. Ist die Garantie, dass er den Heiligen Geist sendet, 10 Tage später, und dass er die Königsherrschaft im Himmel und auf Erden antritt, weil ihm gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nun verheißt er seinen Jüngern, sie mögen ja in Jerusalem bleiben, Vers 4. Denn Jerusalem ist der Mittelpunkt des Handelns Gottes, nicht nur mit Israel, sondern mit der ganzen Welt. Hebräer sagt Jerusalem. Jerusalem ist die Mehrzahlsform, kennen wir gar nicht in unserer deutschen Sprache, dass man für einen Gegenstand oder für irgendetwas in dieser Welt, das in der Einzahl besteht, dass man in einem Namen in der Mehrzahl gibt. Zum Beispiel kennt das hebräische Wort für Angesicht nur die Mehrzahlsform. Fanim. Warum? Hat der Mensch denn nicht nur ein Angesicht? Nein. Er hat zwei. Das Äußere und das Innere. So ist es auch mit dem Leben. Chayim. Ja, gibt es nicht nur ein Leben? Nein. Es gibt ein irdisches und ein ewiges Leben. Chayim. Genauso ist es mit Jerusalem. Es gibt ein Jerusalem auf Erden und ein Jerusalem im Himmel, die Stadt der goldenen Gassen. Und wenn der Hebräer Jerusalem sagt, denkt er immer in doppelter Weise an Jerusalem. An Jerusalem auf Erden und ich sage es jetzt mit den Worten des Neuen Testamentes, an das Jerusalem da droben. Galater 4, Vers 26, ruft es Paulus jubelnd den Galatern zu. Und in diesem Jerusalem, in diesem irdischen Jerusalem, dort wo der Berg Moria im Mittelpunkt Jerusalems ist, wo auf der Nordspitze des Berges Moria der Sohn Gottes an das Kreuz geschlagen wird und Gott die Welt mit sich selber versöhnt, in diesem Jerusalem kommt der Heilige Geist hernieder. 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu, 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn, vom himmlischen zum irdischen Jerusalem, kommt der Heilige Geist, der Tröster, der Parakletos, der Stellvertreter Jesu Christi auf die Erde. Nun stellen die Jünger die bange Frage, Herr, Vers 6 in unserem Textwort von Apostelgeschichte 1, Herr, wirst du auf diese Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, wir sagen Pfingstfest, es ist das hebräische Wochenfest Shavuot, das 7x7 Wochen gezählt wurde, 49 Tage, und am 50. Tag, da war das Fest, wo die Erstlingsbrote geopfert wurden, im 3. Buch Mose, im 23. Kapitel nachzulesen. Herr, wenn das Wochenfest Shavuot ist, 50 Tage nach deiner Auferstehung, wir als Christen sagen Pfingstfest, der 50. Das ist das griechische Wort Pentekostos, und das ist verballhornt worden. Im Englischen sagt man Pentecost und aus Pentecostos, Pentecost, Pfingsten ist daraus geworden. Einfach zusammengezogen. Der 50. Tag nach der Auferstehung des Herrn ist der Pfingsttag. Der Heilige Geist kommt hernieder. Herr, wirst du auf diese Zeit, wo an diesem Pfingsttage, an diesem hebräischen Wochenfest der Heilige Geist herniederkommt, wirst du das Reich Israel wieder aufrichten? Das Reich Israel liegt seit 600 Jahren am Boden, als die Jünger diese Frage stellen. Wenn wir auf unseren Heilsplan schauen, Da sehen wir, dass die Geschichte Israels mit Abraham beginnt. Und all die Namen, die hier eingezeichnet sind, Mose, Josua, David, Salomo, Hiskia, sind uns bekannt. Und 606 vor Christus beginnt die erste Wegführung in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Und 586 vor Christus, am 9. Av des hebräischen Kalenders, dem 10. August nach unserem Kalender, wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Nun liegt Jerusalem und das Reich Israel 600 Jahre am Boden, 70 Jahre unter den Babyloniern, 200 Jahre unter den Medo-Persern, 300 Jahre unter den Griechen, und im Jahre 63 vor Christus kommen die Römer in das Land und sind schon circa 100 Jahre die Herren im Lande. Es gibt kein Königreich Israel. Warum nicht? Weil der letzte König aus dem Hause Davids mit ausgestochenen Augen 586 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft ging. Der König, der herrscht, ist ein Fremdling. Es ist der Edomiter Herodes genannt. Die Juden haben keinen Menschen so gehasst wie den Herodes, ein Mann, der 10 Frauen hatte, der seine eigenen Frauen und Kinder umbringen ließ, einen seiner Söhne noch einige Tage vor seinem schmachvollen Tode in Jericho. Und die Juden sagten zu diesem Herodes, es wäre der idumäische Sklave, der sich zum König über Israel gemacht hatte von Roms Gnade. Das Reich Israel lag buchstäblich am Boden, ein Fremdling, ein Edomiter herrschte mit den Römern über Israel. Nun verstehen wir die Frage: Herr, wirst du das Reich Israel wieder aufrichten? Wirst du nicht endlich der König werden aus dem Hause David? Wird nicht endlich die Gottesherrschaft, die Theokratie auf Erden anbrechen? Du hast doch einst nach der Taufe am Jordan verkündigt, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Du hast auch auf den Bergen von Galiläa in der Bergpredigt das Himmelreich proklamiert. Selig sind die reines Herzens sind, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Friedfertigen, denn sie sind Bürger dieses Himmelreiches. Herr, wirst du das Reich Israel wieder aufrichten? Der Herr sagt zu seinen Jüngern damals vor circa 2000 Jahren, ich betone jetzt, euch gebührt es nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern was euch gebührt zu wissen ist, Vers 8, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet und von Jerusalem aus über Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde meine Zeugen sein werdet. Und dann, der Heiland ist gen Himmel gefahren, sagen die beiden Engel in Vers 11, diesen Jesus, den ihr gen Himmel aufgenommen habt, gesehen, er wird wiederkommen, wie ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Also damals, wir sehen hier das Kreuz von Golgatha in der Mitte der Zeiten leuchten, damals wurde das Reich Israel nicht aufgerichtet. Im Gegenteil. 70 nach Christus kommen die Römer, zerstören den Tempel. Über 1.100.000 Juden kommen im sogenannten jüdischen Krieg um, 66 bis 70 nach Christus. Dieser Krieg tobt 4 Jahre. 5 Monate wird Jerusalem belagert, von den Römern dem Erdboden gleichgemacht. Im Umkreis von 20 Kilometern um Jerusalem gibt es keinen Baum und keinen Strauch mehr. Die Römer haben alles abgeholzt für Belagerungszwecke, um Jerusalem zu erstürmen und für Kreuze. Um Jerusalem herum stand 5 Monate lang, 70 nach Christus, von April bis August, ein Wald von Kreuzen. Sein Blut komme über unsere Kinder, hat sie schauderhaft erfüllt. Die Juden gehen endgültig in die Zerstreuung. Das Wort Jesu erfüllt sich. Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis das der Heidenzeit erfüllt ist. Hier haben wir die Zeit der Heiden. Lukas 21, Vers 24. Jerusalem ist zertreten von den Heiden. Das Reich Israel wird nicht aufgerichtet. Die Jünger damals haben eine andere Botschaft der Welt zu verkündigen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Die Zeit der Gemeinde, wo sich der Leib Christi bildet, aus Juden und Heiden werden die Menschen berufen, und während Israel auf dem Abstellgleis der Heilsgeschichte steht, fährt der D-Zug der Gemeinde über das Hauptgleis der Heilsgeschichte. Der Herold, der Heilige Geist, der Brautwerber, ruft die Menschen in den Gottesboten hin zu Christus, dem Gekreuzigten. Das ist eine ganz besondere Gnadenzeit. Paulus sagt in Epheser 3, in Römer 16, den Propheten des alten Bundes verschwiegen. Keiner hat das Wunder der Gemeinde gesehen. Epheser 3, dass die Heiden mit eingeleibt, Mitgenossen seiner Verheißung sind, Miterben, das hat es noch nie gegeben. Das hat Gott nirgends im Alten Testament verheißen, dieses Wunder. Und während der D-Zug der Gemeinde über das Hauptgleis der Heilsgeschichte braust, circa 2000 Jahre, steht Israel auf dem Abstellgleis. Aber unser Abendthema lautet ja, Israel heute. Gestern hörten wir Israels Vergangenheit. Jetzt vernehmen wir Israels Gegenwart. Ich nehme nur ein Textwort heraus aus der Fülle der Verheißungsworte. Denken Sie an Jeremia 16. Der Herr wird die Gefangenen Zion sammeln. Denken Sie an Ezekiel 37, wo die Totengebeine auferstehen. Denken Sie an Matthäus 24, wo der Feigenbaum Blätter gewinnt. An Römer 11, wo ganz Israel selig wird. Eine Unzahl von Verheißungsstellen haben wir über die Erlösung Israels und über die Aufrichtung des Reiches Israels am Ende der Zeit. Wenn also der Heiland zu seinen Jüngern sagt, ich betone noch einmal, euch gebührt es nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat. Bedeutet das, dass Israel nicht ewig verworfen ist, sondern dass der Vater in seiner Macht zu seiner Zeit, zu seiner Stunde das Reich Israel wieder aufrichten wird. Und wir sind nun Zeugen, dass nicht Herr Moshe Dayan oder Herr David Ben-Gurion oder Frau Golda Meir oder Herr Begin das Reich Israel wieder aufrichtet, sondern der Vater in seiner Macht. Wer den Propheten Ezekiel kennt, weiß, dass Ezekiel 33 bis 48 16 Kapitel Gnadenbotschaft über Israel hat, wo es immer wieder heißt, dass er sagt, ich will euch aus den Totengräbern holen. Ich will euch zurückbringen in das Land Israel. Ich will die Totengebeine lebendig machen. Ich will meinen Odem in euch geben. Ich will euch von euren Sünden reinigen. Ich will reines Wasser über euch sprengen. Ich will euch einen neuen Geist, ein neues Herz geben. Was heute in Israel geschieht, ist der absolute Gotteswille. Ezekiel 37 heißt es, und das Herrnwort geschah. Höret des Herrn Wort, ihr Totengebeine. Durch das Wort des Herrn geschieht seit circa 100 Jahren das Wunder, dass das Reich Israel wieder aufgerichtet wird. Als erstes äußerlich, weil ja das Reich Israel 70 nach Christus, ich habe es hier eingezeichnet, unterging, durch die Römer zerstört wurde. Die Juden haben noch einmal einen Aufstand geprobt, 135 nach Christus, wurde nach 3 Jahren dieser Aufstand niedergeschlagen unter einem falschen Propheten, der hieß Bar Kochba. Und Israel ging endgültig in die Zerstreuung. Wieder kamen 500.000 Juden um. Das muss ein Gemetzel gewesen sein, damals mit den primitiven Waffen. Und nun ist Israel endgültig am Boden. Israel ist zertreten bis ins Letzte. Es ist buchstäblich zu Totengebeinen geworden. Das Reich Israel hat aufgehört zu existieren. Ich erinnere an den Propheten Hosea, wo wir im Propheten Hosea lesen. Ich darf das zwischendurch noch einfügen. Hosea Kapitel 3, Vers 4. Denn die Söhne Israels werden lange Zeit ohne König und ohne Fürsten sein. Lange Zeit. Der letzte König war Zedekia. 2600 Jahre ist es her. Der letzte König, der von oben kam, war Jesus. Ihn haben sie an das Kreuz geschlagen. Israel ist nach Hosea 3, Vers 4 wahrlich lange Zeit ohne König, ohne Fürsten. Es heißt aber weiter, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock und ohne Heiligtum. Auch das ist wahr. Das Heiligtum wurde zerstört. Israel hat kein Opfer, keinen Altar, kein Leibrock. Wenn wir nach der wörtlichen Übersetzung gehen müssten, so hieß es hier, ohne Schlachtopfer, ohne Steinmal, ohne Ephod und ohne Teraphim. Da wird der Götzendienst mit gemeint. Israel hat keinen König, Israel hat kein Heiligtum, Der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört und Israel hat auch keinen Götzendienst. 2000 Jahre hat sie Israel nur um das Alte Testament gesammelt. Wer eine Synagoge betritt, in Jerusalem oder sonst wo, der denkt, er kommt in einen Gemeindesaal irgendeiner Gemeinschaftsbewegung oder einer Freikirche. Ganz schlicht und einfach geht es dort zu. Kein Bild an der Wand, keine teure Dekoration. Man sammelt sich dort um das Alte Testament. Das sieht Hosea 3, Vers 4. Ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Heiligtum, aber auch ohne Götzendienst. Eine lange Zeit, heißt es hier in unserem Textwort. Israel ist also ohne Staat, ohne Reich, liegt am Boden. Unser Heilsplan zeigt uns das. 70 nach Christus, das Reich Israel hat auf zu existieren. Und Jahrtausende gibt es kein Reich Israel. Die anderen Völker teilen sich in das Land Israel. Das lesen wir besonders, wenn ich daran erinnern darf, im Propheten Hesekiel, wo es im Propheten Hesekiel Kapitel 35 heißt, dass die Völker in Vers 5 eine ewige Feindschaft wider die Kinder Israels haben. Und dass es dann weiter heißt, dass sie sich in das Land geteilt haben. Kapitel 35, Vers 11, Vers 12. Ich habe dein Lästern gehört über die Berge Israel, sie sind verwüstet, sie sind uns zum Verderben gegeben. Wie viele Völker sind in den letzten 2000 Jahren über die Berge Israels gezogen, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. 1898 nach Jerusalem hinaufzog, um dort die Erlöserkirche einzuweihen. Am Reformationstag, dem 31. Oktober, 5 Jahre hat man an dieser Kirche gebaut, die man heute noch besuchen kann. Ja, dann fand der deutsche Kaiser ein heißes, wasserloses, schattenloses Land. Und den einzigen Schatten, den der deutsche Kaiser fand, fand er in der Nähe von Latrun. Dort waren einige Brunnen mit einigen Palmen, einige christliche Mönche wohnten dort. Und sonst die 65 Kilometer vom Mittelmeer hinauf nach Jerusalem. Kein Baum und kein Strauch. Das Land war buchstäblich zur Wüste gemacht worden. Das Reich Israel liegt am Boden. Die Jünger stellen die bange Frage, Herr, wirst du das Reich Israel wieder aufrichten? Ja, der Vater in seiner Macht wird das Reich Israel wieder aufrichten. Wie richtet er denn das Reich Israel wieder auf? Natürlich erst äußerlich, weil es auch äußerlich zerstört wird. Was gehört zu dieser äußeren Aufrichtung des Reiches Israel? Dass das Volk zurück in das Land der Väter zieht. Und wenn das Volk im Land der Väter ist, muss ein äußerer Staat Israel proklamiert werden. Und wenn das Volk im äußeren Staat Israel lebt und wohnt, dann muss das Volk eine innere Bekehrung und Wiedergeburt zu Jesus Christus, dem Messias und König von Israel, erleben. Das sind also 3 gewaltige Etappen. Und das ist, was wir heute erleben, was die letzten Jahrzehnte der Weltgeschichte, der ganzen Welt mit dem Heilshandeln Gottes in Israel gezeigt haben und was sich noch erfüllen wird. Wenn Sie auf unseren Heilsplan schauen, dann sehen Sie, dass das Reich Israel etappenweise zerstört wurde. 70 nach Christus, Kreuzigung des eigenen Königs. Sowas gab es im ganzen Römischen Reich nicht. Pilatus ist entsetzt und ruft, soll ich euren König kreuzigen? Sie schreien, wir haben keinen König, wir haben den Kaiser. Und dann erst fällt Pilatus das Todesurteil in Johannes Kapitel 19, Vers 15 und 16 nachzulesen. 30 nach Christus, ich sage eine runde Zahl, der Heiland wurde ans Kreuz geschlagen. 70 nach Christus, Tempelzerstörung. 135 nach Christus, der letzte verzweifelte Aufstand der Juden und der Bar Kochba gegen die Römer schlägt fehl. Israel ist zerstreut unter alle Völker. Heute zieht Israel aus 117 Völkern der Erde zurück in das Land Palästina. Aus 117 Völkern. In so vielen Völkern der Welt ist das Volk Gottes zerstreut worden. Nun schauen Sie, 30, 70, 135 nach Christus. Die Zerstörung des Reiches Israels dauert nach der Kreuzigung des Herrn circa 100 Jahre. Jetzt denken wir uns die Gemeindezeit weg. Sie sehen hier diesen Kreis. Sie sehen hier diesen zweiten Kreis. Und nehmen diesen zweiten Kreis und vergleichen ihn mit dem ersten. Da müssen wir sagen, wie sich die Bilder gleichen. Genauso wie Israel etappenweise zerstört wurde, so geschieht die Aufrichtung des Reiches Israel wieder etappenweise. Ich habe eingezeichnet, erste Etappe 1897, zweite Etappe 1917, dritte Etappe 1948, vierte Etappe 1967. Man könnte die beiden Kreise auch mit einer Uhr vergleichen. Nach der Kreuzigung des Herrn ruckt der Zeiger an der Weltenuhr Gottes nach unten. Erster Ruck, 30 nach Christus, der König wird gekreuzigt. Zweiter Ruck, 70 nach Christus, Jerusalem wird zerstört. Dritter Ruck, 135 nach Christus, der letzte Aufstand der Juden ist blutig niedergeschlagen. Dreimal ruckt der Zeiger an der Weltenuhr Gottes nach unten. Und nun, seit circa 100 Jahren, ruckt der Zeiger an der Weltenuhr Gottes wieder nach oben. Seltsamerweise mit einem Geschrei. Zur Mitternacht wurde ein Geschrei, lesen wir. Was ist das für ein Schrei um Mitternacht? Die 10 Jungfrauen schlafen doch alle. Das sind doch die Gläubigen. Also, die schreien nicht. Die Welt ist tot in Sünden und Übertretungen. Kein Mensch auf der Straße sagt uns, den Gläubigen, bereitet euch, euer Jesus kommt wieder. Der Schrei um Mitternacht ist das Handeln Gottes mit seinem Volke Israel. Matthäus 25, Sie kennen dieses Wort aus dem Gleichnis der Törichten und der klugen Jungfrauen. Und dieser Schrei um Mitternacht beginnt in einem Gerichtssaal in der französischen Hauptstadt Paris. Dort ist ein jüdischer Hauptmann im französischen Generalstab mit Namen Alfred Dreyfus angeklagt, für Deutschland Spionage getrieben zu haben. Er wird ungerechterweise verurteilt. Nach über 10 Jahren wird er noch einmal rehabilitiert. Jung verheiratet, kleine unmündige Kinder. Seine Frau bleibt zurück, unversorgt. Ihm wird der Degen zerbrochen, die Ehrenzeichen abgerissen. Er wird auf die Teufelsinsel Cayenne verbannt nach Südamerika. Und bei diesem Geschrei in dem Gerichtssaal in Paris, bei der Entehrung und Entwürdigung dieses Hauptmannes, schreit die Menge tot den Juden. Und bei diesem Prozess ist ein Mann aus Österreich dabei, der die Rechte studiert hat, Rechtswissenschaft, ein Doktor Jur, Theodor Herzl. Er arbeitet einige Jahre für eine Zeitung in Wien, und er lebt nun mit dieser Alfred Dreyfus verurteilt wird. Und er lebt mit, wie das Volk schreit, Tod den Juden. Er gibt das an seine Zeitung in Wien durch, aber die Zeitung in Wien möchte das nicht bringen, das ist ja doch zu gräulich. Sie schreibt einfach Tod den Verrätern. Und dieser Schrei um Mitternacht im Dezember 1894 war die Kehrtwendung, dass Israel zurückzog in das Land der Väter. Theodor Herzl gab seinen Beruf auf, er opferte sein Vermögen, auch er war jung verheiratet, noch keine 40 Jahre alt. Er opferte seine Familie, er war nur unterwegs, um die Juden der Welt zu bewegen, wir müssen zurück in das Land Israel. Als er einen französischen Pressekollegen fragte, 1894, warum toben die Menschen so, warum freuen sie sich so, dass Alfred Dreyfus verurteilt wird? Da sagte der Franzose zu dem Österreicher, ohne zu wissen, dass der Österreicher ein Jude war. Er sagte, Alfred Dreyfus ist ein Jude und wir hassen die Juden. Und darum freuen wir uns, dass er verurteilt wird. Und das war die Geburtsstunde des Zionismus. Das war die eigentliche Geburtsstunde des heutigen Staates Israel. Dass Theodor Herzl alles aufgab, seine Gesundheit opferte, als 44-Jähriger starb er an Herzversagen. Er hatte sich tot gearbeitet, er hatte sein Vermögen geopfert, seine Frau wollte sich von ihm scheiden lassen, weil er nur unterwegs war. Vergaß den Geburtstag seiner Kinder, war so von der Arbeit übermannt, dass sein letztes Wort an seine Familie war: Macht keine Dummheiten, wenn ich fort bin. Er verschrieb sich aber und schrieb: Wenn ich tot bin. Und er war tot, man brachte ihn als Leiche nach Hause. Starb unterwegs. 5-mal beim Sultan in Konstantinopel gewesen, das war eine Weltreise damals. Von Österreich nach Konstantinopel zu reisen, konnte nicht eben in das Flugzeug und in 3 Stunden bin ich dort. Nach London, nach Paris, zum Großherzog von Baden, zum Kaiser Wilhelm, 6-mal nach Palästina gereist, mit dem Schiff wochenlang unterwegs, mit dem Esel die 65 Kilometer nach Jerusalem hinaufgeritten. Keinen schönen Reisebus, wie wir das haben. In 3/4 Stunden sind wir mit der Autobahn oben in Jerusalem. Was hat dieser Mann geopfert? Und der schrieb ein Buch, der Judenstaat. Und dieser Mann rief 1897 die Juden in der neutralen Schweiz, in Basel zusammen, für 3 Tage. Und dort war der erste Zionistenkongress und dort rief der Herzog die Juden auf: Wir müssen zurück nach Palästina. Und siehe da, von diesem Jahr an, 1897, ruckte es das erste Mal an der Weltnummer Gottes. 1000 Juden ziehen Jahr für Jahr zurück nach Palästina, was von den Türken beherrscht wird. Ein Land, das seine Einwohner auffrisst, wo das Durchschnittslebensalter eines Arabes 25 bis 28, wenn es hochkommt, bis 32 Jahre wird. Dann ist er erledigt, dann ist er gestorben. So grausam sind die Sümpfe im Norden und die Wüsten im Süden. Und wenn überhaupt etwas wächst, dann kommen aus dem Osten die mörderischen Beduinen und vom Westen kommen die Sanddünen kilometerweit hinein in die wunderbare Saron-Ebene. Man kann es heute zum Teil noch sehen, wenn man dort durchfährt, was Israel leisten musste, um das Land wieder aufzubauen. Aber dann kam der zweite Ruck. Theodor Herzl schrieb in sein Tagebuch: Kein Mose darf das verheißene Land sehen. Er starb 44-jährig 1904. Und der Josua im übertragenen Sinne, der Israel nun weiter in das gelobte Land führte, war Chaim Weizmann. Und im Jahre 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, hatten die Engländer keine Munition mehr. Der Erste Weltkrieg war auf Messerschneide. Was ist das Zünglein an der Waage? Israel. Wieso ist Israel das Zünglein an der Waage? Genau wie im Zweiten Weltkrieg. Was unsere Geschichtsschreiber immer schön unterschlagen, was unsere Kinder in den Schulen nicht lernen, was ich auch nicht gelernt habe, obwohl ich Kriegskind war. Ich habe viel in der Schule gelernt über den Zweiten Weltkrieg, den ich am eigenen Leibe miterlebt habe. Aber nicht das Eigentliche. Das Eigentliche 1916 war, dass die englische Regierung einen Chemiker kennenlernt, mit Namen Chaim Weizmann. Der kommt aus Russland, musste flüchten. Dort waren 1904 noch furchtbare Judenverfolgungen. Kommt über die Schweiz nach England, ist Doktor der Chemie, ein ganz fähiger Mann, und er erfindet in kürzester Zeit ein Verfahren, wie man aus Getreide Explosivstoffe machen kann, Aceton genannt. Und die englische Regierung hat plötzlich Munition, hat plötzlich Explosivstoff genug Pulver, und sie kann weiter schießen und gewinnt den Ersten Weltkrieg. Nun will man Chaim Weizmann ehren. Herr Dr. Weizmann, was können wir für Sie tun? Weizmann wehrt ab, für mich gar nichts, alles für mein Volk. Ja, aber Sie sind doch Engländer. Nein, ich bin Jude. Tun Sie etwas für das Volk der Juden, dass wir zurückkommen in das Land Palästina. Und am 2. November 1917 wird unter dem englischen Außenminister Balfour eine Erklärung herausgegeben, dass Palästina zur Heimstätte des jüdischen Volkes erklärt wird. Der zweite Ruck an der Welt und Gottes, der zweite Ruck, dass der Vater in seiner Macht das Reich Israel wieder aufbaut. Und 12.000 Juden ziehen Jahr für Jahr zurück nach Palästina, bis im Jahre 1948 genauso viele Juden im Lande wohnen, wie einst unter Mose aus Ägypten zogen an waffenfähigen Männern. 600.000. Und am 14. Mai, Nachmittag zwischen 16 Uhr und 16.32 Uhr, das hat genau 32 Minuten gedauert, proklamiert eine provisorische Regierung den Staat Israel in Tel Aviv im Stadttheater. Der dritte Ruck, das Reich Israel wird aufgerichtet. Der Vater in seiner Macht lässt das Reich Israel entstehen. In derselben Nacht, zum 15. Mai, ein Sabbat, 1948 überfallen drei gewaltig gerüstete Armeen aus Ägypten, Jordanien und Syrien, sogar vom Libanon noch, mit den besten Waffen von den Engländern ausgerüstet, von den besten englischen Offizieren geschult, überfallen die drei arabischen Armeen, die 600.000 Juden, und das Unglaubliche geschieht, nach über einem Jahr muss ein Waffenstillstand abgeschlossen werden. Die Juden haben den Krieg so gut wie gewonnen, sie konnten nur nicht Jerusalem halten. Samaria, die sogenannte Westbank, und die Gegend um Hebron, die hat der jordanische König Hussein einfach besetzt, obwohl ihm das Land völkerrechtlich gar nicht gehörte. Aber nun kommt der vierte Ruck. 1967, innerhalb von 6 Tagen, ist das ganze Land Israel, vom Jordan bis zum Suezkanal, vom Mittelmeer bis zur arabischen Wüste, von Dan bis Beersheba, bis hinunter nach Elat, bis hinunter nach Sharm el-Sheikh, ist es in der Hand des Volkes Israel. Innerhalb von 55 Stunden ist ganz Jerusalem in der Hand des Volkes. Jerusalem, das nach dem Tode Salomos nur noch Hauptstadt des Südreiches war. Nach 3000 Jahren ist Jerusalem wieder die Hauptstadt eines vereinten Reiches Israel, das zwar noch eine Demokratie ist, das einen Ministerpräsidenten, einen Staatspräsidenten hat, 120 Abgeordnete, die alle 4 Jahre gewählt werden müssen. Aber das Staatengebilde Israel ist wieder da. Und 4 Kriege waren nicht in der Lage, dieses Staatengebilde von der Erde wegzufegen. 1948 der erste Krieg. 1956 der zweite, 1967 der dritte, 1973 der vierte. Grausame Kriege, über 16.000 Tote, über 16.000 Gefallene. Wir hatten 1978 einen Busfahrer, er war Major in der israelischen Armee. Israel hat ja nur eine Bürgerarmee, bestehend aus Reservisten, die können sich gar kein stehendes Heer leisten. Also ist er in seinem privaten Beruf Busfahrer, fährt Gruppen durch Israel, muss jedes Jahr mindestens 6, wenn nicht 8 Wochen von seiner Familie, von seinem Beruf weg, zum Militär. Und dieser Major sagte uns, er hat 3 Kriege mitgemacht, 56, 67, 73. Der größte Teil seiner Schulfreunde, der größte Teil seiner Freunde, die mit ihm im Sandkasten als Kinder gespielt haben, sie liegen unter dem Sand im Sinai oder irgendwo anders in Israel. Sie sind in den letzten Kriegen gefallen. 16.000 Tote. Kaum ein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und dieser selbe Major sagte uns, er kommt aus dem Priesterstamm, aus dem Stamme Levi, aus dem Hause Aaron. Er gehört zu den Kohanim, zu den sogenannten Priestern. Wenn in Jerusalem der Tempel gebaut wird, kann er sein Majorspatent abgeben, seinen Busfahrerdienst aufgeben, muss er sofort nach Jerusalem in den Tempeldienst. Und weil er aus dem Priesterstamm ist, darf er nach 3. Mose 21 nur eine Jungfrau aus Israel heiraten, keine Witwe. Auch keine Kriegerwitwe von den letzten Kriegen. Wie viele junge Frauen mit kleinen Kindern sind zurückgeblieben? Keine Witwe, keine Verstoßene, keine Geschiedene, keine Geschwächte, keine Hure, keine Entlassene. Genauso wie es geschrieben steht. So streng sind heute noch die Gesetze. Dinge, die wir in Westeuropa gar nicht wissen. Wir könnten stundenlang darüber sprechen. Apostelgeschichte 1, Vers 7, der Vater wird in seiner Macht das Reich Israel wieder aufrichten. Wie wird der Vater das Reich Israel wieder aufrichten? In der gleichen Weise, wie das Reich Israel unterging, von der Kreuzigung Jesu bis zum Bar Kochba-Aufstand, circa 100 Jahre Untergang Israels, von dem ersten Zionistenkongress 1897, bis in unsere heutige Zeit hinein. Jahrzehnte sind vergangen. Das Reich Israel bildet sich wieder. Das Reich Israel wird äußerlich wieder aufgerichtet. Und nun müsste ich sie nach Israel führen, 17 Tage. Und sie können mit ihren eigenen Augen sehen, wie das Reich Israel wieder aufgebaut wird. Oder ich müsste ihnen einige wissenschaftlichen Lichtbildserien zeigen mit vielen Archivbildern. Wie kam es zur Gründung des Staates Israel? Theodor Herzl, Alfred Dreyfus, Balfour, Chaim Weizmann, David Ben-Gurion, Staatsgründung. Das ganze Wesen der Regierung, der Kultur, der Wirtschaft, der Industrie, der Landwirtschaft, des Kibbutzwesens, der Moschawim und alles, was es in Israel gibt. Und wenn das jetzt an unserem geistigen Auge vorüberziehen würde, dann würden wir sagen, nicht die Hälfte hat man uns gesagt. Was dort in Israel geschehen ist, besonders in den letzten 30 Jahren von der Staatsgründung 1948 bis heute, aber auch in den letzten rund 100 Jahren von 1897 an, wo Theodor Herzl die Juden der Welt aufrief, wir müssen zurück nach Palästina, wir müssen zurück nach Eretz, nach dem Lande Israel. Der Vater in seiner Macht richtet heute das Reich Israel äußerlich wieder auf. Kultur, Wirtschaft, Politik, Landwirtschaft, Industrie, Hochschulwesen, Universitäten, Schulen, Theater, Kinos. Ein Volk wie jedes andere Volk auch. Ein Volkskörper. Wie jedes Volk ein Volkskörper ist, ob es nun 3 Millionen Israelis sind oder 60 Millionen Deutsche oder 230 Millionen Amerikaner. Es ist jedes Volk, jede Nation bildet einen Volkskörper mit allem, was da ist. Das Reich Israel ist äußerlich aufgebaut. Es wird immer noch aufgebaut. Es muss noch mehr Wüste erobert werden, unten. Aus der alten Stadt Gad, wo der Goliath herkommt, bis hinüber nach Beersheba und dann vor allen Dingen die sogenannte Westbank, Samaria. Das sieht genauso aus wie 1917, als die Türken das Land verließen. Die Araber haben keinen Finger gekrümmt. Da ist nichts aufgebaut. Die handeln mit ihren paar Kamelen und Eseln, die sie haben. Und haben so ein bisschen in den Tälern etwas Landwirtschaft. Und sonst sieht das Land genauso aus wie damals. Seit 1917 nichts gemacht worden. Und Israel will jetzt in den sogenannten neuen Siedlungen, wenn wir eben Zeit haben, besuchen wir eine neue Siedlung, in der alten Gegend von Bet-El, wo Jakob die Himmelsleiter sah, oder wir sind auch in der Gegend von Hebron gewesen. Hebron ist eine sehr exklusive Stadt. Da wird immer viel demonstriert. Aber was man der westlichen Öffentlichkeit nie sagt, ist, dass die Araber dagegen demonstrieren, dass die Juden, die bis 1929 in Hebron gewohnt haben und alle restlos von den Arabern umgebracht wurden, dass die dort in ihre alten Häuser zurück wollen und zu ihren alten Grundstücken, was ihnen einmal gehörte, was sich die Araber widerrechtlich angeeignet haben. In der westlichen Presse wird natürlich berichtet, die Juden, die müssen sich mitten in Hebron unter den Arabern ansiedeln. Was für eine Provokation. Ist es nicht umgekehrt? Wer hat sich unter wem angesiedelt? Israel ist ein Volkskörper, Israel baut das Land wieder auf, die Wüsten gehen zurück, vom Nylonstrumpf bis hin zur Atombombe in Dimona bei Beersheba kann man das Atomwerk sehen. Auch als Tourist fotografieren, wenn man vorbeifährt. Israel hat alles, was andere Völker auch haben, ja vielleicht sogar noch mehr. Israel wird auch die Neutronenbombe haben. Es sind aber militärische Geheimnisse, über die man nicht spricht. In kürzester Zeit geschehen, 30 Jahre Staat Israel, 4 Kriege gewonnen, seit knapp 100 Jahren zionistische Bewegung, das Volk ist äußerlich wieder im Lande. Aber ihr Lieben, das ist doch nicht alles. Es geht doch nicht nur darum, dass nach Apostelgeschichte 1, Vers 7 das Reich Israel in äußerer Weise aufgerichtet wird. Denn das Reich Israel ist ja heute noch eine Demokratie, wie die anderen Demokratien auch. Und die Demokratie ist ja nicht vom Himmel gefallen, ist ja keine Gottesherrschaft, keine Theokratie, sondern kommt aus Griechenland. Griechenland ist das Mutterland der Demokraten. Und hier sehen wir Griechenland als eines der 4 Weltreiche. Es ist das 3. Weltreich 333 vor Christus beginnt mit dem Siegeszug Alexanders des Großen das griechische Reich, und von da aus haben viele Völker die Demokratie übernommen. Aber die Weltgeschichte lehrt uns, dass jede Demokratie nur Vorläufer für eine endgültige Diktatur ist. War bei den Griechen, war bei den Römern, war bei allen Völkern so. Und wird auch bei Israel so sein, und das werden wir morgen Abend hören, der letzte Weltdiktator, der kommt, der Antichristos, der Antichrist. Er wird grausam über Israel und über die ganze Welt herrschen. Israel ist äußerlich aufgerichtet. Israel hat äußerlich eine Demokratie. Aber das Reich Israel nach Apostelgeschichte 1, Vers 7 ist doch mehr. Ist doch, dass der König regiert. Dass der Thron Davids in Jerusalem aufgerichtet wird. Lukas 1, Vers 31 und 32. Und dass der König vom Himmel wiederkommt, um die Gottesherrschaft über Israel aufzurichten. Das steht doch geschrieben, und das ist doch der Hintergrund dieses Wortes: Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Königreich. Basileia ist das Königreich. Wirst du das Königreich Israel wieder aufrichten? Aber das, ihr Lieben, ist dann die nächste Etappe in diesem Volk, dass das Königreich wieder aufgerichtet wird in den Herzen des Volkes Israel. Der größte Teil des Volkes Israel ist in der ganzen Welt säkularisiert, verweltlicht. Seit der französischen Aufklärung, seit der Gleichstellung der Juden, seit Napoleon, seit der Berliner Revolution 1848 ist der größte Teil des Judentums weltlich geworden. Ich habe Juden in Israel gesprochen, denke an einen Rechtsanwalt aus Frankreich mit seiner Familie, er sprach kein Wort Hebräisch, kein Wort. Und nun kehren die Juden zurück, natürlich ist ein Großteil religiös, besonders das osteuropäische Judentum, was im zaristischen Russland so blutig verfolgt wurde. Aber nun kehren diese Atheisten und Nihilisten, gibt auch Kommunisten in Israel, gibt auch eine kommunistische Partei, es gibt sogar 7 Abgeordnete im Parlament, 7 arabische Abgeordnete, die zum Teil auch Kommunisten sind. Das wird im Westen immer verschwiegen, dass die Araber 7 Abgeordnete frei wählen dürfen. Von dieser großen Selbstverwaltung, von der man spricht, die hat Israel doch längst. Vom ersten Tag an hat Israel den Arabern die Selbstverwaltung gegeben. Es ist eben nur, dass sie das Gebiet militärisch kontrollieren, damit die PLO dort nicht ihre Flammenwerfer und ihre Raketenabschussbasen einbaut. Das ist alles. Und sehen Sie, es ist heute in Israel so, dass die Situation, die geistliche Situation des Volkes ist, Atheisten, Nihilisten, moderne Leute, viele fromme Leute, viele gleichgültige Leute, aber im Prinzip, schwer auszudrücken, ich sage mal 98% von Jesus wollen sie nichts wissen. Und sehen Sie, jetzt muss das Reich Israel, und ich halte mich heute Abend an den Text aus Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7, das muss aufgerichtet werden in den Herzen des Volkes Israel. Ja, wie wird denn nun in den Herzen des Volkes Israel das Reich Gottes aufgerichtet? Indem sie als erstes anfangen, den Herrn, ihren Gott, zu suchen. Hosea Kapitel 3, Vers 5. Danach werden sich die Kinder Israel bekehren und werden den Herrn, ihren Gott, suchen. Das Eigenartige ist, wenn die Juden, die wir ja so als Händler und Krämer und Betrüger mit krummen Nasen und welligen Haaren, und wir kennen ja dieses negative antisemitische Bild der Juden. Wenn die zurückkehren nach Israel, werden die ganz andere Menschen. Ganz eigenartig. Das Land verwandelt das Volk. Und sobald der Jude wieder den eigenen Boden unter den Füßen hat, den Gott ihm zugeschworen hat, wird er ein ganz anderer Mensch. Hat er den ersten Schritt zu seiner Bekehrung getan? Und nun beginnt die große Gottsuche. Und in Israel ist es heute so, dass 60% der jüdischen Kinder im Staat Israel in religiösen Schulen erzogen werden. Die anderen 40% haben auch Religion, aber in anderen Schulen. Religion versteht sie das Alte Testament. 60% der Kinder werden in religiösen Schulen erzogen. 80% der Bevölkerung ist an den hohen Feiertagen, Passa, Wochenfest, Laubhüttenfest, großer Versöhnungstag, in der Synagoge. 80%. Die anderen 20% bleiben zu Hause, aus Ehrfurcht vor dem Feiertag, gehen aber nicht in die Synagoge. Sie sind atheistische Juden. Man hat in Israel ca. 8000 Synagogen gebaut, seit die Juden in den letzten 100 Jahren wieder zurückgekehrt sind in das Land der Väter. 8000 Synagogen für 3 Millionen Menschen bedeutet, auf 350 Einwohner im Staat Israel kommt eine Synagoge. Und die Synagogen sind am Sabbat voll. Das ist für unsere Gruppe mein besonderes Erlebnis. An diesem Tag ist unser Frühstück sehr früh, dass wir morgens sehr früh um 7:30 in eine Synagoge fahren. Zuerst in eine sogenannte allgemeine Synagoge, mehr eine Reformsynagoge. Und dann in eine chassidische Synagoge, wo die Männer mit ihren gewaltigen langen Bärten, mit ihren Schläfen, Locken, ihren Pajot, wie sie auf Hebräisch heißen, ihren Pluderhosen, mit ihren schwarzen Hüten, mit dem Stremel, mit ihrem Gebetsmantel um, wie sie dort 5 Stunden beten, weinen, singen, schreien, tanzen. Es geht zu, meine Mutter sagte zu uns als Kinder immer, wenn wir zu laut waren, wie in einer Judenschule. Von 7:30 bis 12:30 am Sabbatvormittag ist Gottesdienst. Das müsste man fotografieren, das Bild. Ist ja verboten, am Sabbat zu fotografieren, das ist Sünde. Und manchmal habe ich gedacht, ich müsste meine eigene Reisegruppe fotografieren. Wie entgeistert mit offenem Munde unsere Leute dastehen und sich die Inbrunst dieses Gottesdienstes ansehen. Es ist ja nur ein Gottesdienst in alttestamentlicher Weise zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber sie fangen an, ihren Gott zu suchen. Und ihr Lieben, man kann nur suchen, was man verloren hat. Haben denn die ihren Gott verloren? Ja, was haben sie? Der Jesus sagt in Johannes 5 und in Johannes 15, auch im ersten Johannesbrief: Wer dem Sohn nicht glaubt, glaubt auch nicht dem Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat auch nicht den Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist die Botschaft, von der Paulus in Römer 1, Vers 16 sagt: Zuerst den Juden und dann auch den Heiden. Jeder Jude muss sich genauso bekehren wie jeder Heide. Wie jeder Deutsche, Franzose, Russe und Amerikaner auch. Und heute merkt man, sie schreien, sie beten zu ihrem Gott an der Klagemauer. Tausende von Juden am Sabbat. Ein unbeschreibliches Bild. Und mit welcher Inbrunst die beten. Hosea 3, Vers 5 sagt, sie werden den Herrn, ihren Gott, suchen. Das Reich Israel fängt an, in den Herzen der Juden wieder aufgebaut zu werden. Und dann fangen sie an, nach dem Messias zu fragen. Ihr Lieben, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Ich verweise noch einmal darauf. Israel zwischen Weltpolitik und Messiaserwartung. In diesem Buch können Sie manches nachlesen, was heute für ein Fragen und Suchen überhaupt nach dem Messias, nach dem Kommen des Messias ist und wie aus dieser Messiaserwartung heraus die Frage gestellt wird, nach Jesus von Nazareth. Das hat es nie gegeben in der Geschichte Israels. Die Rabbiner haben in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten dreimal am Tage den Namen Jesu von Nazareth verflucht. Ich habe den Bericht gelesen aus dem Mittelalter, da hat ein Jude das Neue Testament übersetzt, zurück ins Hebräische, es ist ja griechisch geschrieben. Und dabei wollte er das Neue Testament entkräften und beweisen, dass Jesus niemals der Messias ist. Und dann hat er für seine jüdischen Zeitgenossen immer übersetzt: Jesus, der Verfluchte. Jesus, der Verfluchte. Und dann kam er bis zum Johannesevangelium, da hat er sich bekehrt, da kam er nicht mehr weiter. Man hat den Juden Steine auf die Gräber und in die Gräber gelegt, dass wenn sie ins Jenseits kämen, sie Steine genug hätten, um nach Jesus von Nazareth zu werfen. Das sind Dinge, die wir gar nicht wissen. Der jüdische Talmud hat 38 Bände. Das sind die Aufsätze der Ältesten, 38 Bände, neben dem Alten Testament. Und man hat bis zum 5. Jahrhundert alle Stellen herausgenommen, die nur ein Wort über Jesus sagen. Heute nimmt man diese ganzen Traktate, diese ganzen Abhandlungen wieder in den Talmud hinein. Heute schreibt man eine Unzahl von Büchern in Englisch, Hebräisch, Deutsch, in anderen Sprachen über Jesus von Nazareth. Heute hat man an den öffentlichen Schulen das Neue Testament und mit dem Neuen Testament unterrichtet man die Kinder, dass sie erst einmal als geschichtliche Wirklichkeit erfahren, Jesus von Nazareth ist ja ein Jude, hat er das Gesetz gehalten. Der ist ja dann in den Tempel gebracht worden am achten Tage. Das ist ja einer aus unserem Volk. Und endlich fängt dieses Volk an und wacht auf und begreift, Jesus von Nazareth, der Größte des Volkes Israel. Sie haben noch nicht erkannt, dass er der Messias ist. Nein, nein. Die gläubigen Juden haben es sehr schwer in Israel. Der Staat Israel gibt hier absolute Religionsfreiheit. Das ist richtig. Aber man kann ja, wenn man fanatischer Jude ist und an den Gott des alten Bundes glaubt, man kann ja die Jünger des neuen Bundes ganz schön in einer kalten Verfolgung drangsalisieren. Es gibt eine Bewegung, Yad Le'achim heißt sie, die Hand der Brüder. Das sind ganz orthodoxe, fromme Juden, die den Buchstaben des Alten Testamentes erfüllen wollen, die Pharisäer aus der Zeit Jesu. Und sind genauso wie damals heute die größten Feinde der Jünger Jesu. Und diese Bewegung hat errechnet, dass es ungefähr 8000 Juden gibt, die Jesus als ihren Messias angenommen haben im Lande Israel. Und diese Bewegung tut alles, um den gläubigen Juden das Leben schwer zu machen. Die Religionsfreiheit ist da, der Staat Israel garantiert das, warum nicht? Aber was so unter der Hand gemauschelt wird, ist für unsere Brüder und Schwestern sehr schwierig. Und wenn wir nach Israel ein Opfer mitnehmen, und wir haben auf jeder Reise ein größeres Opfer mitgenommen von unseren Geschwistern aus Deutschland, dann nehmen wir es für unsere Brüder und Schwestern mit im Geiste, im Heiligen Geiste. Und von denen spricht Paulus, wenn er in Römer 15 sagt, dass wir ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind. Ich erinnere an Römer 15, Vers 27. Wir sind ihre Schuldner, denn so die Heiden sind ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden. Ist es billig, dass sie ihnen auch in leiblichen Gütern Dienst beweisen? Apostelgeschichte 15, Vers 27. Und es gibt Brüder und Schwestern, ich habe es jetzt wieder erlebt, als wir vor Ostern dort waren, dass die an den Herrn Jesus glauben, das bleibt ja nun nicht verborgen, und diese fanatischen Juden drücken so lange den Arbeitgeber, bis er den gläubigen Juden entlässt, dann steht er auf der Straße. Von was soll der Mann leben? Wir hatten jetzt Besuch, als wir im Hotel waren, und da kam einer der Brüder und brachte zwei Kinder mit, ein Mädchen, die sprach aber nur Englisch, konnte kein Deutsch, vielleicht so 16 Jahre alt, und ein Jung vielleicht so von 5, 6 Jahren, aus einer Familie. Die Familie ist aber nicht gläubig an den Herrn Jesus, kommt aber in die Versammlungen, in die Hausversammlungen, es gibt ja fast nur Hausversammlungen der gläubigen Juden in Israel, und wir fragten sie, ob sie den Herrn Jesus als ihren Heiland annehmen möchte. Ja. Warum sie das nicht tut? Noch nicht. Warum noch nicht? Wenn sie jetzt Jesus annehmen, das wird offenbar, kann sie wahrscheinlich ihr Abitur nicht machen. So viele Schwierigkeiten bekommen sie. Und dann erzählte uns der Bruder, dass aus dieser Familie und auch aus anderen Familien, die in seine Versammlung kommen, nur Hausversammlung, wohlverstanden, dass die Juden, nur weil Juden, die gar nicht bekehrt und wiedergeboren sind, zu christlichen Juden hingehen, dass sie das rumspricht, auch in den Familien besprochen wird, und dass auf dem Nachhauseweg, auf dem Schulweg, die jüdischen Nachbarkinder, die nicht aus einer Familie kommen, wo man an Jesus glaubt, die Kinder gehänselt haben, geneckt haben, mit ihnen gestritten haben, sie schlagen wollten, kommen an einem Gebiet vorbei, wo ein neues Haus gebaut wird, ist eine Baugrube ausgehoben, es hat sehr geregnet, Wir haben in Nazareth einen Wolkenbruch miterlebt, da war das Wasser aber 20 Meter auf der Straße. 20 Zentimeter. Für kurze Zeit. In der Wüste Sinai sind bei diesen Wolkenbrüchen Beduinen ertrunken. Das sind Dinge, die wir gar nicht begreifen in Westdeutschland. Dass es in Israel regnen kann. Und diesen Winter hat es in Israel so sehr geregnet, dass alle Schleusen im See Genezareth geöffnet werden mussten. Der See Genezareth ging über die Ufer des Jordans. Es war nicht mehr aufzuhalten, das Wasser. Und Israel braucht ja das Wasser. Und nun hatte sich durch diesen starken Regen in einer Baugrube vielleicht so einen halben, dreiviertel Meter Wasser angesammelt. Die Kinder gehen vorbei und die Kinder, die von ihren Eltern aufgehetzt sind, schmeißen die anderen Kinder hinein in das Wasser. Warum eigentlich? Die Kinder, die in das Wasser hineingestoßen wurden, na, dann ist nichts passiert, aber die kamen schmutzig und nass nach Hause. Die gehörten zu einer Familie, wo eben die Eltern und auch sie, die größeren Kinder, schon mal mit in eine christliche Versammlung gehen. Sind noch gar nicht bekehrt und müssen jetzt schon Verfolgung erdulden. Das ist die Gesamtsituation in Israel. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das bedeutet nicht, wenn es 8000 gläubige Juden gibt und viele Juden über Jesus schreiben, David Flüsser und Shalom Ben-Chorin und Professor Lapid und wie sie alle heißen. Es ist immer noch das Verstocktsein gegen Jesus. Aber es ist ein Fragen, ein Aufbrechen, ein Lesen über Jesus, ein Besuch der christlichen Städten, was es früher überhaupt nicht gab. Wir haben überall Juden getroffen. Überall. Ob es in Gethsemane war oder in Kana oder in Nazareth. Überall Juden, die sich für das Christentum interessieren. Es ist ein langsames Fragen und Tasten. Und dann merken wir, das Reich Israel wird in den Herzen langsam aufgerichtet. Erstens die Frage nach Gott. Zweitens das Suchen nach Gott, drittens das Fragen nach dem Messias, viertens das Suchen und Fragen, wer ist Jesus von Nazareth? Und das Letzte wird sein, und damit setzen wir morgen Abend fort, dass sie nach Römer 11, 26 den erkennen werden, der als Erlöser aus Zion kommen wird, und das dann lebende Israel wird ganz Israel sein, das sich bekehren wird. Soweit ist es noch nicht. Das ist Israels Zukunft. Noch sind wir in Israels Gegenwart und Israels Gegenwart lautet, dass der Vater in seiner Macht das Reich Israel äußerlich aufrichtet. Oder wenn ich an Hesekiel Kapitel 37 denke, da lesen wir in Vers 7 und 8, dass über die Totengebeine Adern und Fleisch und Haut wuchsen. Hesekiel 37, 8, aber es war noch kein Odem in ihnen. Das ist die heutige Situation Israels. Wir besuchten in Tel Aviv ein jüdisches Ehepaar. Die freuten sich schrecklich, als wir sie dort besuchten und fielen uns um den Hals und küssten uns auf die Wangen. Und sind ganz normale, alttestamentlich fromme Juden, glauben nicht an den Herrn Jesus. Sind aber von unserer Liebe zu Israel so überwältigt, von unserem Zeugnis, den Juden zuerst bezeugen wir Jesus und dann auch den Heiden, dass der Hausvater beim Abschied sagte, es wird einmal so sein, dass im Himmel viele aus den Heiden sind, die äußerlich Heiden, aber innerlich Juden sind. Und dass viele Juden nicht da sein werden, die äußerlich so fromm sind. Und innerlich doch nicht echt dabei sind. Das war ein Wort. Ein Mann, der gar nicht das Neue Testament liest, sondern nur das Alte Testament kennt und dem gesagt, 1974 oder 75 haben wir Kontakt mit ihm. Auch mit anderen christlichen Familien. Wir hoffen, dass er eines Tages noch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Und sehen Sie, wenn wir Hesekiel 37, 8 lesen, kein Odem in ihnen. Die Bekehrung Israels fehlt noch, die kommt noch. Aber wenn unser Thema heute Abend lautet, oder lautete, unsere Stunde ist vorüber, Israel heute, Israels Gegenwart, dann leben wir mittendrin, wo der Vater an seiner Macht das Reich Israel aufrichtet, erst äußerlich, dann fängt es innerlich an, bis zu Israels Bekehrung. Und dann hören wir morgen, wie ganz Israel erlöst wird und wie der Herr dieses Volk noch einmal gebraucht zum Segen für die ganze Welt. Als wir jetzt dort waren, war das Frühjahr um 3 bis 4 Wochen verspätet. Und wir lebten Anfang April mit, dass, und das ist unser Abschlusswort, dass nach Matthäus 24 der Feigenbaum Blätter gewann. Wir haben Feigenbäume gesehen in Caesarea Philippi, wo der Jordan entspringt, am Brunnen Rogel in Jerusalem, am Teich Siloa. Keine Blätter. Dann gewann der Feigenbaum Blätter. Wir sind ja 2,5 Wochen in Israel. Und das Phänomen ist, was wir gar nicht wissen, dass der Feigenbaum erst die Frühfeigen bringt, dann die Blätter und dann die eigentlichen Feigen, die im September geerntet werden. Ich habe es fotografiert. Sagte mir ein Bruder vor Jahren in der Schweiz, also ich habe es nicht geglaubt. Letztes Jahr haben wir es auch gesehen, aber dieses Jahr so deutlich, weil das Frühjahr so spät war. Normalerweise fängt ja der Mandelbaum, der erwachende Zweig nach Jeremia 1, der fängt ja an im Januar zu blühen. Diesmal blühte, als wir im März dort waren. Wir haben eine Unzahl von Bildern. Unsere Gruppe wollte sich so gern und diese Blütenpracht der Mandelbäume fotografieren lassen. Eine Verspätung von einigen Wochen des Frühjahrs in diesem Jahr durch den vielen Regen. Anfang März gab es in Jerusalem noch Schnee. Und da wurde mir so wichtig aus Matthäus 24, der Feigenbaum, der Blätter gewinnt, der saftig wird, ist ein Sinnbild für das Volk Israel. Nicht nur für das Endzeit gesehen, sondern auch für Israel. Das lesen wir in Joel 1, Vers 7, in Jeremia 8, Vers 13, in Hosea 9, Vers 10, dass Israel mit dem Feigenbaum verglichen wird. Israel wird auch mit dem Ölbaum verglichen, Römer 11, Sacharja 4. Und Israel wird auch mit dem Weinstock oder mit dem Weinberg verglichen. Denken Sie nur an Jesaja 5 oder Matthäus Kapitel 22, das Gleichnis mit den, Matthäus 21, das Gleichnis mit den bösen Weingärtnern. Das sind 3 Bäume, 3 Pflanzen aus der Natur, Ölbaum, Weinberg, Weinstock und dann zu der Feigenbaum, womit Israel verglichen wird. Und da wurde mir so wichtig, wenn Israel Blätter gewinnt, ist das das Zeichen, dass der Messias bald kommt. Es ist noch keine Frucht da. Es sind erst die Blätter da. Bevor die Blätter aber kommen, kommen die sogenannten Frühfeigen, die kleiner sind, die schneller reif sind, als die eigentlichen Feigen im August, September, Oktober. Ja, ihr Lieben, ist das nicht das Geheimnis der Gemeinde Jesu? Ist das im Bilde nicht gesprochen, unsere heutige Zeit, wo die Frühfeigen, die Erstlinge, Jakobus 1,18, die Erstlinge der Schöpfung Gottes, dass wir als Gemeinde Jesu und dass dann erst Israel Blätter gewinnt und dass dann erst Israel die Frucht zum Lohn der Schmerzen Jesu bringt, ist das nicht das Geheimnis der Heilsgeschichte Gottes in unserer Zeit? Und Paulus sagt in Römer 11, wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, wenn die Frühfeigen abgeerntet sind und wenn der Feigenbaum Israel in voller Blätterpracht steht, dann kommt die Frucht, wenn der Messias kommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Ich würde Sie sehr gerne einladen, mit nach Israel zu fahren. Aber es gibt doch manche falsche Vorstellungen. Es gibt manche Gläubige, die meinen in Deutschland, naja, also, wenn wir mit nach Israel fahren, dann tun wir den Reisegesellschaften und den Hotels und dem Touristenministerium und den Devisen in Israel einen großen Gefallen. Brüder und Schwestern, wir müssen umdenken. Es kommen monatlich 100.000 Pilger und Touristen nach Israel. Monatlich. Im Jahr über 1 Million. Ich musste für übernächstes Jahr bereits unsere Hotels festmachen. Sonst ist kein Unterkommen in den Hotels in Jerusalem und am See Genezareth. Die sind überlaufen. Und dann das andere. Wenn wir nach Israel fahren, natürlich können wir touristische Reisen mitmachen, können 5, 6 Tage frei haben, wie das in einem Katalog las, können am See Genezareth einen ganzen Tag baden, am Mittelmeer einen ganzen Tag baden, in Elat einen ganzen Tag baden. Ja, wenn wir das wollen, dann können wir doch gleich an die Nordsee fahren. Wenn wir nach Israel fahren, wollen wir mit der Bibel in der Hand So lauten unsere Israelreisen. Dieses Land kennenlernen, und wenn Sie das interessiert, ich habe einige Berichte über eine der letzten Reisen gegeben, es sind zwei Kassetten, dann können Sie mal miterleben, was wir in Israel erleben an alt- und neutestamentlicher Heilsgeschichte und vor allen Dingen, wie heute der Feigenbaum Blätter gewinnt, wie der Staat Israel aufgebaut wird, wie wir mit den Juden Kontakt haben, wie wir sie ausfragen über Jesus, über Gott, über den Glauben. Und dass das, was ich heute in kurzen Worten angedeutet habe, dass das der eigentliche Inhalt unserer Reisen ist. Wir fahren in dieses Land um Jesu Willen. Wir fahren in dieses Land um Jesu Willen. Nicht nur, dass er damals am Kreuze starb, das ist das Wichtigste für uns. Aber das andere ist auch sehr wichtig, dass wir heute mit der Bibel in der Hand im Hotel sitzen, in unseren Morgenandachten den Tag einstimmen, Hesekiel 37 lesen und wir gehen aus der Haustür und sehen die Erfüllung. Und ich meine doch, dass aus diesem Grunde eine Reise nach Israel wert wäre. Ich lade Sie herzlich dazu ein, dass Sie, nachdem Sie heute Abend wieder etwas, auch aus meinem Munde, Sie haben es auch von anderen gehört, dass Sie wieder etwas von Israel gehört haben, mit Ohren gehört, dass Sie eingeladen sind, mal mit nach Israel zu fahren und mit eigenen Augen zu sehen, wie es Hesekiel 36 sagt, Vers 35 und 36. Alle, die durchgehen werden, werden es sehen und werden sagen, dieses Land war verwüstet und ist nun ein Garten Eden. Diese Städte waren öde und zerrissen und stehen nun festgebaut. Tel Aviv, eine festgebaute Stadt, 70 Jahre alt, mit allen Vororten 1 Million Einwohner. Jerusalem, 400.000 Einwohner. Haifa, 250.000 Einwohner. Beersheba, 100.000 Menschen wohnen dort. Eine Universitätsstadt. Die Städte stehen nun festgebaut. Mit eigenen Augen kann man sehen. Ja, hier kann man im abgewandelten Sinne sagen, was unsere Augen gesehen, unsere Hände betastet, unsere Ohren gehört haben. Das bezeugen wir auch in diesen kurzen Israel-Tagen, die wir hier haben. Nun segne uns der Herr, dass wir aus dieser heilsgeschichtlichen Darlegung begreifen, der Schrei um Mitternacht geht von Israel aus. Was Gott heute in Israel tut, ist für uns Alarmstufe Nummer 1. Unser Bräutigam Jesus Christus kommt wieder. Denn wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, wird ganz Israel selig. Und dass Israel heute auf dem Wege zu dieser Seligkeit ist, sehen wir an diesem Volk, in diesem Land. Und das bedeutet für uns, der Maranatha-Ruf geht um den Erdball. Der Maranatha-Ruf der Urgemeinde, Maranatha, unser Herr, komm. Dass wir mit Seufzen, aber auch mit Freuden einstimmen, mit Sehnsucht, komme bald, Herr Jesu, wohl dem, der von uns in diesen Ruf einstimmen kann. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es höre, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme hier und heute das Wasser des Lebens umsonst.